Sequence starts. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fact for Kate City 1.

Ihr dürft in das Karussell. Der Tag der Erneuerung ist gekommen.

un'anima latina, continua la storia del primo e ultimo impero. Levanta la mano, hasta siempre. We'll be right back. human transmission. Human transmission. This is a sound of Gentlemen, I give you the future. This is a sound of 珍珠。 Eine wichtige Sondermeldung des Straßenlosendienstes. eine wichtige Sondermeldung des drahtlosen Dienstes. Sondermeldung des drahtlosen Dienstes. Of humanity. Please welcome Ex-Commander. Big Boy. Welcome to the world of electronic music. Transmission.